Antenne Radio und Wedding. Eingemacht bis zum Aufwachen. Kinderradio und Wedding. Ja, heißt Englisch und bedeutet Einmachglas. Liebe Kinder aus dem Wedding, aus Berlin und der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von JAR, Jugendamateurradio, aus dem Studio von Kashmir Radio. Im Mai haben wir dieses Kinderradio hier im Berliner Bezirk Wedding begonnen, um zu hören, was so ein Kinderkanal alles sein kann. Der 1. Oktober wird vorerst die letzte Episode unserer ersten Staffel sein. Dann seid ihr dran. Das ist also auch eine Einladung. Meldet euch bei uns. Bringt eure Songs, macht eure eigene Show. Die letzte Chance, vorher hereinzuschneiden, ist am 1. Oktober. Was also bisher geschah? Am 1. Mai ging es um Arbeit und Zeit. Dazu haben wir eine Schulklasse besucht und mit dem Drucker Markus live im Radio Poster gemacht. Am 1. Juni, vielleicht erinnert ihr euch noch, haben wir mit DJ Lola und einem selbstgemachten Hörspiel den Weltkindertag gefeiert. Am 1. Juli war der zeitreisende Stefan im Studio zu Besuch. Wir haben gemeinsam die Zukunft entworfen und sind ihr entgegen ins Weltall gereist. Für den 1. August haben wir Kinder in einem Neuköllner Garten beim Kochen und Schreiben interviewt und mit Jasmina und Ralf einen Traumgarten entworfen. Am 1. September... Ah nee, das ist ja heute. Vielleicht willst du das viermal machen oder dreimal? Was? Viermal? Ich, viermal. Viermal. Okay. 1, 9, 6. Okay. Dann mach ich meins zweimal. 9, 6. Ich mach meins hier zweimal. Ja, zweimal. 1, 2, dann 6, okay. Gleich am Anfang kann. Das war super. Ich mach die. Keine 1. Hallo. Komm mit nach morgen. Komm mit nach morgen. Das war schon richtig gut. Wir müssen es noch zweimal machen. Wenn das bei ihr ist, dann den Einsatz ein bisschen schneller und ein bisschen, ne? Wenn er auf das Becken, dann kommt er sofort. Komm mit nach morgen. Am 1. September feiert man in Deutschland den Weltfriedenstag. Was soll man dazu im Moment sagen? Ja. Einfach ja. Wir sind Kinder, wir sind morgen auch noch da und wir brauchen ihn. Frieden. Aber noch mehr gibt es heute zu hören, wenn es heißt, komm mit nach morgen. Denn Ute von Omas for Future versucht uns mit einem Rätsel ein Bein zu stellen. Nestor und Michelle nehmen uns mit auf eine Reise nach Mexiko, um mit den Kindern der Mayo Yoremis zu tanzen. Mit einer Geheimband haben wir einen Song geschrieben und es gibt auch einen Karton und eine Buchvorstellung zur Unterhaltung. Das alles heute am 1. September, Weltfriedenstag und letzter Ferientag. Wie waren eure Ferien? Vielleicht hören wir auch euch. Ruft an! Dem Radiogeist, den wir hier eingefangen haben, klingeln schon die Ohren. 030 33 944 554. Also nochmal zum Eintippen. 030 339 4454. Und was liegt näher, als die Sendung im Schwimmbad im Humboldthain zu beginnen? Zur Einstimmung oder... um die sich einstellende Melancholie übers Ferienende anzuheizen, die versprochene Buchvorstellung. Endlich Arschbombe verboten, Eine Geschichte über wahre Freundschaft von Ulrich Hub. Mit blindem Huhn und lahmer Ente und unerhört witzigen Bildern von Jörg Mühle. Spätestens wer die sehen möchte, muss sich das Buch holen. Die lahme Ente und das blinde Huhn treffen auf eine lange Schlange von Enten und stellen sich einfach mal mit an. Schließlich muss es da irgendwas Tolles geben, wenn sich so viele anstellen. Nach einiger Zeit finden sie heraus, dass am Ende der Schlange ein Freibad auf sie wartet. Die Ente ist begeistert. Aber Hühner sind dort eigentlich nicht erlaubt und das Huhn will auch gar nicht rein. Trotzdem sind sie auf einmal drin und es beginnt ein aufregendes Hin und Her, bei der mal die Ente, mal das Huhn im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Wie bewährt sich die Freundschaft der beiden ungleichen Tiere im Zusammenprall mit den Meinungen einer Gruppe? Mit einem großartigen Sinn für komische Szenen und überraschend viel Leichtigkeit widmet sich die tierische Geschichte diesen gewichtigen Fragen. Gorillas in the boss dog, planet of the apes. Revolution will be televised, and the pollution from the ocean, now with devotion, push peace and keep it in motion. Kids gather around, yeah I need your focus. I know it seems like the world is so hopeless. It's like Wonderland. Now fascinate me, picture and animate me. Cause I'm rolling, heat holding, click clacking, crack a lacking, full packing, more stacking, acting the fool when I teach. Welcome to the world of the plastic beach. Yeah. Welcome to the world of the plastic beach. Mirror, mirror on the wall. Boss dog, give it to him. Get involved, turn it up, speed it up, slow it up. Underground, buddy, under us, undercut. Shipped up, chipped out. Swimming with the sharks, with my gills up. Turn the wheels up real tough. Drinking lemonade in the shade, getting blade with a gang of pilgrims. Yeah, this my path. Belly flopping, locking while I'm rocking in the bubble bath. And I'm just like math. Four zones added up to get you more cash. Yeah, so quick, so fast. All the kids say they love it when I make them laugh. Welcome to the world of the plastic beach. Welcome to the world of the plastic beach. Welcome to the world of the plastic beach. Jeez. Welcome to the world of the plastic beach. Welcome to the world of the plastic beach. Hallo. Kein Schiff vor Krieg. sagt die Oma for Future. Ich weiß alles. Jetzt beginnt das Quiz. Hallo, stell mir eine Frage. Ich weiß alles. Ich bin hier mit einer kleinen Gruppe von ganz liebenswürdigen jungen Menschen. Kannst du mir mal sagen, wer du bist? Ich? Ja. Ich bin Vanya. Und du? Ich bin Eriko. Und du? Annika. Und du? Maya. Hi. Und habt ihr euch überlegt, warum ich hier mit euch bin? Ja. Ihr habt doch alle Omas, nicht? Ja. Ja? Siehst du? Und ich bin auch eine Oma. Aber eine ganz spezielle Oma. Eine Oma for Future. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Nein. Nee. Das heißt, dass eine Oma ist, die sich Gedanken macht, wie es euch in 20, in 30, in 40 Jahren auf diesem Planeten gehen wird. Und dass wir alles tun wollen, und ihr könnt dabei auch helfen, und eure Eltern auch, und eure Lehrer, und eure Nachbarn, damit wir diesen Planeten nicht weiter mit zu viel Kohlendioxid belasten. Das nennt sich kurz geschrieben CO2. Habt ihr davon gehört? Ja. 100-mal oft. Gut. Und nun haben wir ein Quiz entwickelt, in dem wir testen können, andere Menschen, also wie gesagt, die Erwachsenen, eure Mitschüler, Nachbarn, Eltern, Lehrer. Und ich teste jetzt euch und nachher könnt ihr mich testen. Meine erste Frage ist Ex und Hop. Da geht es um Plastikflaschen. Rund 45 Millionen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung von Deutschland. Plastikflaschen wandern in Deutschland täglich, jeden einzelnen Tag, über die Ladenkasse. Wie viele Bäume müssten gepflanzt werden, um das CO2 auszugleichen, das durch diese Flaschen entsteht? Jetzt habt ihr die Möglichkeit, müssen wir 60 Millionen Bäume pflanzen, 97, 295 oder sogar 342. Ja. 342. Sag ich auch. Glaube ich auch. Du auch? Ich auch. Oh. Alle vier. Mal sehen. Gute, du hast die Lösung ausgetragen. Ihr habt recht. Ihr seid so gut. 342 Millionen Bäume müssten gepflanzt werden. Für Herstellung und Entsorgung von täglich 45 Millionen Plastikflaschen werden 3,42 Millionen Tonnen. Jede Tonne ist 1000 Kilo CO2 pro Jahr erzeugt. Was könnten wir tun, um das zu vermeiden? Was meint ihr? Kein Wasser in Plastikflaschen? Glasflaschen. Am besten ist Leitungswasser. Ja, oder Leitungswasser einfach ausreichen. Es ist das umweltfreundlichste Getränk der Welt. Außerdem ist es das gesündeste, nämlich das bestkontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Okay. Ja. Mein Lieblingsgetränk ist auch Wasser. Und wie machst du das? Was? Warum ich das mag? Einfach Wasser aus der Leitung. Alles Mögliche. Katzen. So, jetzt komme ich mit der nächsten Frage. Surfen, ihr habt ja alle Mobilfone oder einen Computer. Damit geht ihr ja schon um, ne? Ja, ich habe einen Computer. Ab und zu mal. Ja, das schon. Nicht? Und da gibt es die Frage, Surfen kostet nichts, meinen die meisten. Doch. Aber das stimmt nicht. Denkst du, wie viele Bäume müssten wir pflanzen, um das CO2 auszugleichen, das jedes Jahr weltweit durch Surfen entsteht? Jetzt das haben wir wieder. Auf welcher Seite? Da. Auf der Seite 7. Oh, 7. Auf der Seite 7. Jetzt könnt ihr euch wieder überlegen. 7. 5 Millionen, 24 Millionen, 39 Millionen oder 54 Millionen? 38 Millionen. 39, sagst du. Ach, ja, oder? Ich glaube 54. 54. 39. Und du? Das gleiche. Also auch 39. So. Es sind doch wieder 39 Millionen Bäume. Wer hat 39 gesagt? Du hattest das, ne? Na prima. Pro Minute gibt es weltweit etwa 3,8 Millionen Suchanfragen. Welche Seite? Nicht das Surfen. Pro Minute. Einfach überlegt mal, was das in einer Stunde bedeutet, was das an einem Tag bedeutet. Und der Tipp ist, lieber Ecosia, wenn du schon mit dem Computer unterwegs bist im Internet, Ecosia, die Suchanfrage über Ecosia stellen und nicht über Google, denn Ecosia ist eine Suchmaschine, die ihren Strom mit eigenen Photovoltaikanlagen selbst erzeugt. Es wird also kein Strom aus der Leitung benutzt. Und damit surfst du klimaneutral. Außerdem pflanzt Ecosia mit den Erlösen aus den Suchanfragen Bäume. Bisher schon mehr als 150 Millionen Bäume. Haben die gefällt? Nein. Das ist sehr, sehr viel. Aber immer noch nicht genug. Jetzt bist du dran. Wie sauber ist dein Strom? Ach. Du verbrauchst Konvention. Wo ist das? Seite 4. Ja. Ich müsste nicht denken, dass ich das auswendig kann. Nein, nein. Ah. Du verbrauchst konventionellen Strom. Stell dir vor, das CO, das dadurch entsteht, wird in 240 Liter Mülltonnen gesammelt. Anstatt in die Luft zu entweichen, wie viele große Mülltonnen stünden dann jede Woche vor deinem Haus? 2, 7, 19 oder 31? Oh. Also ich muss ja sagen, ich bin bei Greenpeace und verbrauche also nicht so sehr viel konventionellen Strom. Aber wenn ich es täte, würde ich sagen, es sind ja, 19 Mülleimer. Nein, stimmt nicht. Warte, ich muss gucken. Oh. Pro Woche. Oh. Lies mal vor, was es wirklich pro ist. Pro Woche müsstest du für eine Person nur für deinen Strom 31 Mülltonnen voller CO an die Straße stellen. Oh. CO ist Müll, der kostenlos in die größte Müll, Mülldeponie unserer Erde entsorgt wird. In die Erdatmosphäre konventionell erzeugter Strom aus Gas, Kohle und Öl erzeugt pro Jahr 760 kg CO. Und mein Tipp? Stell um auf echten Ökostrom, der wird klimaneutral erzeugt. Ja, das habe ich schon versucht, indem ich meinen Strom von Greenpeace beziehe. So. Ja. Es lebe der Sonntagsbraten. Lecker, lecker, lecker. 1960 musste man 2,4 Stunden arbeiten, damit man sich ein Kilogramm Fleisch leisten könnte. Das ist eine Fußnote. Die brauchen wir im Moment nicht. Wie lange musst du heute dafür arbeiten? Ich würde sagen, das waren also 2,4 Stunden. Heute muss man dafür 50 Minuten arbeiten. Okay. Mal gucken, wie ist die Antwort? Heute muss ein Durchschnittsverdiener nur noch 26 Minuten für ein Kilo Fleisch arbeiten. Also, das ist, geht's ums Billigfleisch, ne? Und wie ist der Tipp? Guck mal ganz unten. Mein Tipp? Qualität ist halt Quantität. Also, lieber weniger, aber gutes Fleisch kaufen. Nicht? So heißt das. So heißt das übersetzt. Weniger ist manchmal besser. Aber das sind jetzt so viele Aufgaben und Sachen, die man beachten muss, damit es sich nicht so schwarz anfühlt, die Zukunft. Vielleicht sagst du noch mal einen Abschlusssatz, der ein bisschen gute Laune macht. Dass es sich nicht so schwer anfühlt. Und du willst doch auch eine Frage stellen, oder nicht? Nein. Du hast lieber zugehört. Und du erzählst das dann weiter. Ne? Ja. Vielleicht. Ja, die gute Nachricht ist, dass wir ja für alles gute Tipps haben, wie man die schlechten Nachrichten einfach wegzaubern kann. Wenn alle mitmachen. Ja, würde ich sagen. Wenn wir das alle machen, dann schaffen wir sehr, sehr viel. Jeder kleine Schritt zählt. Und Unsere Enkelkinder lieben wir sehr, doch deren Leben wird einmal schwer. Dagegen wollen wir etwas tun, statt auf dem Sofa nur auszuruhen. Die Erde für Kinder und Enkelkinder retten, das ist der Grund, warum wir hier rappen. Hey, wir sind die Omas for Future. Auch Opas machen mit. Beim Klima und beim Umweltschutz, da sind wir sehr fit. Wirklich, Omas? Wir wollen mit euch die Welt retten. Euer Vorhaben ist toll, aber was ist mit eurer Werbung los? Lasst uns was zusammen machen. Als erstes einen coolen Popsong für die gemeinsame Zukunftsmission. Kommt doch mal zum Musikmachen vorbei. Wir zeigen euch, wie es geht. Lass es mir gut gehen auf deine Kosten. Selber schuld, hast dich im Mittelstand verschossen. Alles hätte aus dir werden können. Tja, warst einfach nicht schnell genug beim Wettrennen. Jetzt stehst du da und gibst mir die Schuld. Wolltest du Maus will mal raus, auch er will verreisen, endlich mal entgleisen. Nochmal? Nochmal. Wir machen ohne Kopfhörer. Ja, das ist, kann man auch ohne L sagen. Klaus, die Maus will mal raus aus dem Haus. Wir können es erstmal zusammen machen. Klaus, die Maus will mal raus aus dem Haus. Will endlich mal entgleisen. Nee, verreisen. Will endlich verreisen. Endlich mal entgleisen. Klaus, die Maus will raus aus dem Haus. Nur das. Klaus, die Maus, will raus aus dem Haus. Nochmal, immer aus dem Kopf. Nochmal. Klaus, die Maus, will raus aus dem Haus. Yeah. Mhm. Der war's. Okay, jetzt nochmal den zweiten Teil. Hammer. Okay, nächster. Wer ist der nächste? Sumaya. Sumaya, ja. Welchen, jetzt musst du sagen, welchen Satz? Klaus, die Maus. Nee, du kannst noch näher ran. Wir können auch den Zettel halten. Klaus, die Maus, ist was drin. Einmal ohne Zettel, dann raschelt der nicht so. Und du kannst den Text ja schon auswendig. Du kannst es richtig laut ins Mikro singen. Mhm. Ja. Super. Ja. Top. Nächster. Ohne Zettel. Ich kann es nicht auswendig. Dann machen wir den ersten oder Teil. Wann legt die Ferien gucken Serien. Nee, du sagst nach einfach lieber. Ja. Perfekt. Okay. Nächster. Anouk. Lecker, ah. lecker. Okay. Willst du vorsagen oder kannst du auswendig? Nein, ich kann. Okay. Kinderradio. Auf 88,4. Ah, ja. Genau, und Kaschmir Radio. Kaschmir Radio, RKOM 864. Genau. Live und nicht live aus dem See. Dann gucken wir, ob ihr das auswendig schon wisst. Aber ihr dürft auch aber schummeln. Aber umdrehen uns auch. Nee, ihr dürft auch schummeln. Okay, ich schummel. Okay. Und komm, die Primer. Wir machen jetzt ein... Yeah. Popel. Disco Popel. Disco Popel. Nochmal flüstern. Disco Popel. Jo, vielen Dank, Mädchenband oder Löffelbande oder Fräulein Schein oder Polizisten oder wer ihr auch immer sein wollt. Heute. Dingsi Kaxi Band. Dankeschön, Dingsi Kaxi Band. Man muss euch einfach immer wieder einladen, weil sowas gab's noch nie. Mädchen, Mädchen, kleines Mädchen, Mädchen für alles, ein gefallenes Mädchen. Mädchen anmachen, baggern, anbaggern. Mädchen anmachend, baggernd, anbaggernd. Mädchen angemacht, gebaggert, angebaggert. Mädchen, Mädchen. Mädchen für alles, Diener, Dienstmädchen, Laufbursche, Schleppdepp. Mädchen für alles, Diener, Dienstmädchen, Laufburschen, Schleppdeppen. Ich mache im Büro den Schleppdeppen, das Mädchen für alles. Hol's dir gefällig selbst, ich bin nicht dein Laufbursche, Diener, Dienstbote. Mädchen, Maid, Mädchen, sich mit Mädchen herumtreiben, Mädchen, Blumenmädchen, blumenstreuendes Mädchen, Blumenstreumädchen, blumenstreuendes Mädchen bei Hochzeit, Blumenmädchen, Blumenstreumädchen, Flittchen, leichtes Mädchen, Flittchen, leichte Mädchen. Unverheiratetes Mädchen, Mädel, Dirndl, Mädchen vom Land, Maid, Jungfer, Mädchen, veraltet, ein hilfsbedürftiges Mädchen, humorvoll, Witfang, wildes Mädchen, verkappter Junge, Bub, Bursche, jungenhaftes Mädchen, Wildfänger, wilde Mädchen, Titelbildmädchen, Titelmädchen, Mädchen, von Seite 1, Covergirl, Titelbildmädchen, Titelbildmädchen, Mädchen, von Seite 1, Covergirls, dralles Mädchen, dralle Mädchen, Au-pair, Au-pair-Mädchen, flotte Biene, Mädchen, christlicher Verein junger Frauen und Mädchen, Jugendschwarm, attraktives Mädchen, ein leichtes Mädchen, Pin-Up-Mädchen, Pin-Up-Girl, Mädchen fotografiert für Aufhängebilder, Schlampe, unsauberes Mädchen, gemeinschaftserzieherisch, Jungen und Mädchen in einer Klasse, sich an ein Mädchen heranmachen, ein Mädchen aus der Ferne verehren, das Mädchen aus dem goldenen Westen. Der Tod und das Mädchen, das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern, Schule, Schulen, in die Schule gehen, eine Schule besuchen, weiterführende Schule, gemischte Schule für Mädchen und Jungen, monoedukative Schule, Schule für Sehgeschädigte, Schule für Hörgeschädigte, Schule für geistig Behinderte, Schule für Körperbehinderte. Ich werde mein Kind von der Schule nehmen. Übergang, Übergang vom Mädchen zur Frau. Jemand mit etwas beschenken, jemanden etwas schenken. Er vermählte sich mit einem schönen Mädchen, das ihm 2 Söhne schenkte. Ebenso, gleich auch. Ihre zweite Ehe war ebenso unglücklich. Sie tat das Gleiche wie ich. Sie machte es ebenso wie ich. Er legte sich einen Schal um und sagte den Mädchen, sie sollen das Gleiche tun, es ihm gleich tun. Meiner Frau geht's gut und den Kindern auch. Die Suppe war einfach köstlich. Auch das Landbrot schmeckte ausgezeichnet. Mir geht es genauso. Bei mir ist es auch so genauso. Ich gehe morgen wählen. Ich auch. Ja, das sind Mädchen. Wirft man sie in die Welt der Suchmaschinen, kommt das dabei heraus. Danke für diesen Gastbeitrag, Lea Steffens. Eine Fantasiereise Teweko. Teweko. Fantasiereise nach Teweko. Und jetzt kommt mit nach Teweko. Rattern, rasseln und schrappen, so tanzen die Menschen in Teweko. Das ist ein Dorf im Norden Mexikos, nahe der Grenze zu Amerika. In diesem Dorf werden jedes Jahr die Rituale der Maya Yoremes, der Ureinwohner der Sinaloa-Wüste, durchgeführt. Und aktuell wandert die Mehrzahl der Erwachsenen in die USA aus. Bei den Tänzen übernehmen die Kinder ihre Rollen. Michel Felix und Nestor Philipp Martinez laden uns auf eine Reise nach Teweko ein. Jede Ostern sind sie dort und haben, das hört ihr gleich, neben Kostümen auch Aufnahmen der Zeremonien mitgebracht. Wir wollen natürlich unbedingt nach Mexiko. Ja. Ich will auch mal nach Mexiko. Ich war noch nie in Mexiko. Naja, da gehen wir jetzt hin. Wirklich? Oh, weird. Juhu, wir fliegen 5 Stunden mit dem Flugzeug. Mehr. Ja, ungefähr 13, ne? Ja, mindestens. Was? Die machst du hier? Ah, hier. Das ist hier. Haben wir auch von diesem Dorf Teweko mitgebracht. Das ist eine Pharisäermaske. Aber natürlich für Kinder. Passt nichts sonst. Und ja, wir sind Nestor und Michelle und wir kommen aus Mexiko. Und in Mexiko gibt es auch Großstädte wie hier. Gibt es auch Natur, anders wie hier. Da in Mexiko haben wir... Ich muss jetzt mal sagen, dass wir in Berlin sind. Ja, hier in Berlin gibt es andere Natur als in Mexiko. Ne? In Mexiko im Norden haben wir die Wüste, die Wüsteregion. Und da, ja, wir kommen aus dieser Ecke, aus Norden Mexikos, da hat man noch was anderes. Also da hat man viele indigene Gemeinden. Ja, weißt du, was eine indigene Gemeinde ist? Ja, ich glaube schon. Aha, es hat etwas mit den Ureinwohnern zu tun. Also vor ca. 500 Jahren haben die Europäer Amerika für sich entdeckt. Die vom Spanien, ne? Die sind nach Amerika gegangen und haben Amerika erobert. Wie erobert? Erobert. Achso, erräubert. Ja. Erräubert. Erräubert, keine genau. Ahnung, wie das ist. Ja, erräubert ist ganz gut. Und die haben die christliche Religion mitgebracht, ne? Und die Ureinwohner wurden christianisiert. Aber in dieser Ecke im Norden Mexiko, die wurden anders christianisiert. Gab es eine flexiblere Christianisierung. Also die Ureinwohner, die dürften ihre Rituale behalten, aber unter dem Deckmantel der christlichen Religion. Das heißt, den christlichen Feiertage wie Weihnachten oder Ostern feiert man nach christlichen Ritualen, aber dabei tanzen die und führen die ihre alten Rituale durch, aber immer unter dem Deckmantel des Christentums. Und wichtigster Feiertag da im Norden Mexiko ist Ostern. Ostern, weißt du, was passiert am Ostern? Na? Der Osterhase. Ja, hier in Berlin, wir haben die Osterhase. Ne? Ja, aber da drüben, da gibt es keine Hasen, da gibt es Pharisäus. Also, ah, ja. Oder die Hirsche so. Ja, das gibt verschiedene, ne? Aber die Pharisäer, die tauchen erstmal ab Aschermittwoch und die tanzen 40 Tage lang bis zur Karwoche. Also 40 Tage lang, die müssen durch die Wüste marschieren, um Spenden zu sammeln für die Karwoche. Und dabei, die müssen Masken wie diese basteln, ne? Diese Maske ist aus Leder von einem Tier, das ist ein Ziege, aber kann man auch machen aus Hirschleder oder Wildschweinleder. Ja, da gibt es auch Wildschweine, nicht wie hier in Berlin, sondern sind kleinere, die Wildschweine da drüben. Gibt es auch wilde Katzen? Ja. Sind die größer? Nee, die sind groß, also größer als eine Katze, aber kleiner als ein Puma. Da gibt es viele Vögel, die sind sehr laut. Ja. Insekten, jede Menge Insekten, riesige Ameisen. Viele Echsen. Schlange, ja. Gibt es jede Menge Schlange, Skorpionen. Auch Zecken? Zecken, alles, was du dir vorstellen kannst. Naja, auf jeden Fall, diese indigene Gemeinde, wir reden von den Mayos. Also die bezeichnen sich selbst als Mayo Yoremes. Und die vermischen die christliche und die indigene Religion zusammen, ne? Und ein neues Ding. Das nennt man Synkretismus. Also kann man nicht mehr voneinander trennen, ne? Die christliche und die indigene Religion. Aber wir wissen, dass die indigene Religion hat einen direkten Bezug zur Natur. Ne? Die verehren die Natur. Ne? Die Zyklen, die Sonne, der Mond. Tiere, und die respektieren, wie die Tiere leben in der Natur. Das ist sehr wichtig für sie. Und wenn die tanzen, in der Regel, die imitieren solche Tiere, die in der Wüste wohnen. Deswegen sehen die Masken auch ein bisschen wie Tieren. Aber natürlich, die haben auch andere Wahrnehmung, ne? was in der Nacht dort stattfindet. Mhm. Da in der Dunkelheit sieht man nicht so richtig, was da vorhanden ist. Und die haben auch so esoterische so Glauben. mystische, ja. Mystische Glauben. Mehr wie so eine Naturreligion. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, aktuell hat man das Problem, dass finanziell geht es nicht so ganz gut in Mexiko, also viele Leute müssen in die USA auswandern. Ja, und was passiert? Dass die Dörfer, die haben nicht genug Erwachsene, ne, die diese Tänze ausführen. Das ist sehr wichtig. Ne, die durchführen diese Tänze, die bildet die Basis ihrer indigenen Identität. Also, die Kinder müssen jetzt an die Stelle treten. An die Arbeit. Die Kinder müssen arbeiten. Die müssen ihre Masken basteln, ihre Kostüme, ihre Musikinstrumente. Und die müssen 40 Tage lang durchtanzen. Das sind ja tolle Osterferien. Ja. Alter, für 40 Tage Ferien. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. Vielleicht kommen ja spontan Kinder von nebenan, wenn wir Lärm machen. Da ist ja der Spielplatz. Kann ja wirklich fragen. Aber da ist gerade einer gelaufen. Ja, genau, das sind ja Kinder hier. Wir müssen die ja bloß mobilisieren. In Anführungszeichen. Ich kann ja mal fragen. Oder ich meine selber an. Gibt es eine bessere Schere? Ah, das hier. Was? Raus. Ich hab mir sowas gedacht. Man könnte Blätter einfach auf die Farbe kleben. Ja, ja, das könnte klappen. Okay, ich mal auch schon mal. Gut. Hey. Ja, du hast noch einmal eine Maske mit einer Tüte gemacht. Wem? Du. Mhm. Aber auch mit einem Gummiband ich unten. Weißt du, dann. Naja, natürlich, jetzt ist nicht mehr so anstrengend wie früher. Ja, früher waren ziemlich, wie sagt man das? Streng. Streng, so. Dürfte man nicht zurück nach Hause gehen, also musste man 40 Tage lang mit der Truppe bleiben. Aber heutzutage, na, die Kinder dürfen nach Hause, die dürfen sich ausruhen, die dürfen was essen zwischendurch oder Wasser trinken. Also, es ist keine Kinderfolter. Also. Die haben Spaß daran. Und wirklich. Steigen die sich eigentlich manchmal? Was? Kinder meinst du? Na, wenn die so lange irgendwie, oder auch die Erwachsenen, 40 Tage. Egal, so 40 Tage zusammen sind. Aha. Ob die sich streiten? Ja, natürlich. Streiten aber sie dürfen ja manche auch nicht reden. Ja, die dürfen nicht reden. Wenn die Maske anhaben, dürfen die dürfen nicht reden. Also wenn sie sich streiten, dann machen die Gebärden. Ja, die kommunizieren sich mit Gebärden oder mit ihren Musikinstrumenten. Also es gibt einen Musikstreit dann. Dann wird es interessant, weil die tanzen ziemlich viel, ne? Und es ist auch so ein Wettbewerb. Wer kann am längsten tanzen? So streiten sie sich. Ne? Die herausfordern sich nach dem Motto, okay, du und ich ein Tanzbattle. Und die beginnen zu tanzen und ja, ein Tanzkampf. Und wer länger tanzen kann, dann gewinnt er. Der hat sich quasi als der Haupthirsch etabliert. Länger und auch schöner, oder? Ja, schöner natürlich. Also, das ist ein bisschen wie Breakdance-Style, ne? Also hier hat es irgendwie seinen Style und die achten sehr drauf. Singt man denn da, wenn ich fragen darf? Sewa malichi, sewa tabebeche, wichaka, sepapa liliki, wo wichaka, sepapa liliki, wo wichaka, iwo. Das ist ein Das sind Gedichte, ne? Die sind gewidmet an die Natur. Vor allem an die Tiere, wie die leben in der Wildnis. Wie die runtergehen zum Fluss und zum Wasser trinken. Das singt man die ganze Nacht. Bis zum nächsten Nacht. Tag. Ja, die ganze Nacht. Ne, es sind verschiedene Passagen. Manchmal hat der Hirsch Durst, manchmal hat er Hunger, manchmal hat er Angst, manchmal muss er fliehen von irgendwelchen Gefahr. Und das denkt man sich dann so auch mit aus, oder ist alles so Also viele Lieder sind schon fest zu sein, also gibt es sie. Es gibt auch Lied von Noah für morgen, Lied für abends und Lied für nachts. Und ja, und sehr spät dann machen wir eine Improvisation. Ja. Ja, also Ästhetik ist sehr wichtig. Und die Symmetrie spielt auch beim Tanzen die Rolle? Ja. Ja, die muss eigentlich, also die Rassel, die bewegt man in Kreisen so. So. Man muss einen Kreis machen mit dem Rassel. Gleichzeitig mit beiden. Und wichtig ist auch. Ah, die sind größer. Und solche? Hat man auch so eine Gürtel aus Schliffröhre, wie heißen die? Schiff, ja. Schiffröhre. Hm. Und nicht vergessen die Tenavaris. Die sind so wie deine Seidenkuckuck. Wie deine Glocken. Aber die sind Fußrasse. Wie deine Fußrasse, ne? Aber die sind aus Schmetterlingskokon. Die sind getrocknete Schmetterlingskokon. Und die werden gefüllt mit kleinen, winzigen Steinen aus dem Ameisenhaufen. Und die werden hier so eingewickelt am Bein. Aber das Problem auch, na, das Gebiet wird zu einem riesigen exportorientierten Agrargebiet. Und wird alles abgeholzt. Also jetzt, heutzutage ist es nicht einfach, diese zu finden. Und die werden teurer natürlich. Also am meisten, die benutzen einen Ersatz dafür aus Bierdosen. Die basteln ihre Tenavaris aus Bierdosen. Und Fahrradschlauch, oder? Oder was ist das für ein Schlauch? Ja, so ein Schlauch. Ja, ja. Oder diese Schläuche für die Bewässerung der Agrarflächen. Die kann man so einwickeln. Jetzt wickelt Nestor sich das so ums Bein. Um die Wade. Um die Wade. Ganz lange, also so lang wie ein Fahrradschlauch eben. Da ist wirklich auch wie so eine Rüstung von einem Ritter. So. Mit den Rasseln. Die Rasseln, wo sind meine Rasseln? Das ist mein Werkzeug. Was ist denn hier? Eine Lanze. Eine Lanze. Ja, sagen wir mal so, das ist meine Lanze. Die Lanze ist wichtig, um die Kreuze einzustürzen, ne? Willst du auch so pfeifen? Komm gut an. Genau, und jetzt werden wir das ausprobieren, ne? Was wir alles gebastelt haben. Unsere Maske werden wir ausprobieren. Und wir werden einen kleinen Umzug organisieren. Dafür brauchen wir Wie? Hier im Garten? Ja, hier im Garten. Im Garten. Probier's. Genau. Und jetzt musst du deine Maske aufsetzen und ab dann darfst du nicht mehr sprechen. Wir machen das Pantomime-Spiel und dann kriegen ein Tier. Okay. Und kommt darauf an, welches Tier willst du. Okay. Und dann du machst die Bewegung von diesem Tier. Okay. Was ist das? Gibt es ein Tier, was in der Nacht sehen kann mit so Ohren? Das ist ein Fledermaus. Fledermaus? Oh ja, die bin ich! Und die rutscht und die ist meine? Was ist meine? Ich bin... Du bist ein Baum. Ein Baum? Ja. Du bist ein Baum. Ein Baum. Nee, du bist aber eine Eule! Pantomime spielen. Hier ist der Fuchs, aber der hat keine Augenlöcher noch nicht. Ist egal. Also erstmal machen wir ein Pantomimenspiel. Jeder muss ein Tier nachmachen und die anderen müssen raten. Was ist das für ein Tier? Jeder weiß ja, wer welches Tier ist. Nein. Ach so, wir machen andere nach. Ja, ja, du kannst ein anderes Tier. Irgendein Tier aus, was du bist und machst es vor. Okay, du beginnst. Ja? Okay. Ein Frosch. Gorilla. Ein Frosch. Ein Frosch. Bist du dran, Nestor? Ich bin dran. Eine Eidechse? Eine Kobra! Nein! Ach so, du bist ein Stier! Nee, ein Wurf! Ein Rettel! Wie heißt dieses Iguana? Leguan! Ja. Ja. Ja? Ja. Was? Oh. Ja, jetzt machen wir das Tanzchen, ne? Aber erstmal müssen wir einen Umzug machen. Wir haben schon geübt, wie man Tiere imitiert. Also, wir machen einen Umzug. Wir beide sind die Befehlshaber. Sie ist die Mann. Und ihr müsst hinter uns laufen. Und dabei, ihr müsst Tiere imitieren. Ne? Ihr müsst selber wissen, welche Tiere ihr seid. Und wenn wir das Tempo beschleunigen, dann müsst ihr so krass rasseln, tanzen, springen, alles drum und dran. Und wenn wir stoppen, dann müsst ihr auch stoppen. Wenn ich stoppe. Also die Stopptanz. Ja. Ja, genau. Okay? Sehr gut. Und gibt es dazu Flammkuchen und Pizza? Ja, was essen die in der Zeit? Die Kinder, die essen Suppe. Also es gibt, die machen so eine riesige Suppe auf einen riesigen Topf mit so Knochen. Wie heißt das? Knochensuppe. Wakawaki heißt es. Mit Bohnen auch. Ist lecker. Ist sehr lecker. Oder je nachdem, was für Fleisch vorhanden ist. Hirschfleisch, da kann man auch eine Suppe daraus machen. Obwohl man den Hirsch sein Lied singt. Ja. Aber nie in der Gemeinde der Leute ist nicht so viel. Je nachdem, was vorhanden ist. Ne? Wenn kein Fleisch vorhanden ist, dann nur mit dem Knochen. Aber das passiert ganz am Ende. Ne? Erstmal kommen diese Pharisäer, die mit dem platten Nassen, die treten erstmal auf ab Aschermittwoch, 40 Tage lang, bis zum Karwoche. Und es ist schon besonders, ne, wie die Sache sich dort entwickelt hat, in diese Ecke. Weil wir reden von Nordmexiko. Die Missionare, die haben richtig lang gebraucht, bis zum Norden Mexiko einzudringen. Mhm. Über 100 Jahre. Also erstmal, die sind angekommen in Mexico City, ja, da im Süden von Mexiko. Und nach der Eroberung von Mexiko Tenochtitlan war die gesamte Region unter spanische Kontrolle, ne, unter spanische Herrschaft. Und deswegen mussten auch die Missionare so lange kämpfen, um da im Norden Mexiko einzudringen. Die Jesuiten. Die es dann geschafft haben. Die Jesuiten, die haben es geschafft, weil die waren anders drauf. Die waren sehr engagiert, ne? Die waren auch weltweit aktiv im 17. Jahrhundert und die waren sehr offen, was die Christianisierung anging. Ne? Das heißt, die haben sich mit den Leuten mehr arrangiert und dadurch sind sie nicht gleich rausgeworfen. Ja, ja, die haben verhandelt. Und das haben die gleichzeitig in Indien, in Japan, in China, in Brasilien, im Norden Mexiko. Und daher viele von diesen Tänzen dürften quasi in die katholische Liturgie eingebettet werden. Gleichzeitig. Guckt sich das dann jemand an oder ist es einfach nur ein Fest für dich selbst? Es ist ein Fest für dich selbst, aber natürlich kommen viele Familien zusammen, ne, die in den USA wohnen oder irgendwo anders. Ja. Die kommen extra zu diesen Festen, weil es eigentlich die Gelegenheit, sich als Indigener zu behaupten. Heißt, dass du irgendwie nicht zu diesem Gemeinde gehörst, wenn du nicht mitmachst. Ja. Und früher, wenn du mit den alten Tänzern redest, die erzählen so krassen Geschichten von wegen, okay, früher waren nur Erwachsene und das war richtig krasses Leiden, ne? Es ging um Leiden. Pharisäer zu sein, hieß es Leiden, also das war wirklich so eine Strafe oder so ein Opfer. Also wenn du die Maske aufgesetzt hast, dürftest du nicht reden, nicht mal eine Frau angucken oder Alkohol trinken, nichts essen, musstest du tagelang durch die Wüste wandern. Die berichten davon, ne? Aber mit viel Nostalgie nach dem Motto, okay, das war eine krasse Familie, ein Familiengefühl. Ja. Ne? Ja, überall passiert etwas während dieser 40 Tage. Jedes Haus, das sich als Indigene identifiziert, hat so ein Holzkreuz vor dem Haus. Und wenn die Karwoche ankommt, dann müssen diese Pharisäertänzer, diese Holzkreuze überall in der Region einstürzen. Die besuchen jedes Haus und dann beginnen sie mit dem Trommel. Ziemlich hart, weil muss man alle Kreuze finden und wegmachen. Und wenn du ein Dorf vergisst, dann kriegst du Ärger. Fernsehaugen. Die Masken, die wir hier heute gebastelt haben, das sind dann quasi Masken, die man anziehen würde für verschiedene Etappen, oder das ist jetzt eher... Ja, die sind angelehnt quasi. Na, die sind so wie eine Pharisäermaske aus der Hueco, dieser Gemeinde. Und diese ist so ein Pharisäertänzer, weil in der Truppe, die haben verschiedene Aufgaben. Na, die Hirsch-Pharisäer, mit einem Geweih, die sind die Tänzer. Die haben Rasseln und ihre Aufgabe ist quasi zu tanzen. Darum haben wir auch viele Rasseln hier. Ja. Aber dazu gibt es noch die Trommler, die Pharisäer-Trommler. die haben kein Gewahr, in der Regel nur so ein Hut, ne? So eine Maske, so eine Ledermaske mit so einem Hut. So, dann gibt es noch die Peitsche. Ja, die haben so eine Peitsche und die sorgen für Ordnung in der Truppe. Mhm. Und die dürfen auch nicht reden, ne? Deswegen die kommunizieren sich mit dem Rasseln und mit dem Trommeln und mit dem Peitsche und alles. Und dann gibt es noch die Lanzenträger. Die stehen ganz unten in der Pyramide. Oh. Und ja, der Höhepunkt ist am Karfreitag. Ne? Am Karfreitag werden die letzten Kreuze eingestürzt. Und die Kreuze werden eingestürzt von außen nach innen. Ne? Also die beginnen in der Peripherie. Und ganz, ganz, ganz am Ende der Hauptkreuz, ne, vor der Kirche. Und dann feiern die Pharisäer eingeschlossen die Kirche die ganze Nacht durch. Bis 5 Uhr morgens. Dann gehen die Toren und die Glocken, die lauten, und die Pharisäer kommen raus und jagen ein Essel. Ne? Und auf dem Essel sitzt eine Puppe, eine Strohpuppe, wirklich ausgestopft mit Feuerwerke. Der heißt der Judas. Ja, klar. Der Verräter. Ja. Wird gejagt durch das ganze Dorf. Und dann wird der verbrannt oder was? Und dann wird es verbrannt, ja. Ah, deswegen meinen wir vorhin, wir müssen das jetzt eigentlich noch verbrennen. Ja. Und wie ist das? Können Jungs und Mädchen das machen oder ist da und was hat er denn? Können Jungs wie Mädchen das machen oder gibt's da so? Heutzutage schon. Ja. Also früher waren nur Männer, so erwachsene Männer, die das gemacht haben. Aber heutzutage gibt es nicht genug und die meisten sind Jugendliche, Kinder ab 12 oder. Aber dafür ist alles auch flexibler, nicht so streng wie früher. Ja, ja. Und sind viele Mädchen dabei. Du siehst die nicht, weil die haben alle Masken. Alle mal eben. Ja. Ja. Kaum zu glauben, aber wie es der Zufall so will, sind wir natürlich nicht alleine in der PA 58. Denn in dem kleinen Konzertsaal einen Hof weiter finden gerade die Vorbereitungen und der Soundcheck für ein Konzert statt. Die Veranstalter sind ein neu gegründeter Verein, der heißt Accordo, ein Verein für junge Kammermusik. Kammermusik ist Musik, die wie für Orchester geschrieben wird, nur Orchester sind eben viel, viel mehr Instrumente und Kammer, das hört man ja schon, ist ein kleiner Raum, das heißt viel weniger klassische Instrumente spielen gemeinsam Musik. Und in diesem Fall sind das die Ergebnisse von einem Workshop, der sich mit den Werken von Komponistinnen, also Frauen, die Musik komponieren, auseinandergesetzt hat. War das Musik um 1900, eine Zeit, in der die Arbeit von Frauen gar nicht veröffentlicht werden durfte, sollte oder Frauen diese Arbeit nicht machen konnten, weil sie eigentlich hauptsächlich für den Haushalt und die Arbeit mit den Kindern bestimmt waren und durften sich künstlerisch nicht betätigen. Das kann man sich jetzt gar nicht richtig vorstellen, aber es ist noch gar nicht so lange her. Und weil wir gerade da sind, hören wir kurz rein. Viel Spaß. Thank you. Die Französin Germaine Taillefer war eine sehr eigensinnige Frau, die gegen den Willen ihres Vaters heimlich Unterricht am Pariser Konservatorium nahm. Ob seine Tochter das Konservatorium besuche oder sich prostituierte, wäre für ihren Vater nämlich ein und dasselbe gewesen. Niemals hätte er seine Zustimmung gegeben, so die Komponistin rückblickend in einem Interview aus dem Jahr 1975. Erst als Taillefers Vater in der Zeitung davon erfuhr, dass seine damals 14-jährige Tochter ihren ersten Musikpreis erhalten hatte, erlaubte er ihr das Studium am Konservatorium. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sie ihren Unterricht selbst finanzierte. Als junge Erwachsene erlangte Taillefer internationale Bekanntheit als Teil der Gruppe Groupe des Six, einer Gruppe, der außer ihr noch 5 französische Komponisten wie zum Beispiel Darius Milhaud oder Francis Poulenc angehörten. Als einziges weibliches Mitglied der Gruppe fokussierten sich die Medien besonders auf sie und reduzierten ihre Musik immer wieder auf ihr Geschlecht, wovon Taillefer sich allerdings nicht weiter beeinflussen ließ. Auf eine Kritik antwortete sie einmal: Ich sehe keinen Grund, warum ich nicht schreiben sollte, was ich fühle. Wenn es den Eindruck erweckt, feminin zu sein, ist das in Ordnung. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben, aber ich habe mich nie gefragt, ob es feminin ist oder nicht. Wir hören nun die ersten beiden Sätze aus dem 1919 entstandenen Streichquartett von Germaine Taillefer. Sie widmete es dem Komponisten Arthur Rubinstein, der sich immer wieder für ihr künstlerisches Schaffen eingesetzt hat. Heiratete die in Budapest geborene Dora Pejaschewitz den österreichischen Offizier Ottomar von Lumbe. Sie wurde nur 38 Jahre alt, denn sie starb kurz nach der Geburt ihres Sohnes im Kindbett. Im Oktober 1922, 3 Monate vor der Geburt des gemeinsamen Sohnes Theo, schrieb sie, ihren Tod vorausahnend, ihrem Mann in einem Brief: Ich hoffe, dass unser Kind ein wahrer, offener und großer Mensch wird. Bereite ihm seinen Weg. Hindere es nie daran, im Leben zu wissen, dass Leid die Seele adelt. Denn nur so kann man Mensch werden. Lass es gedeihen wie eine Pflanze. Wenn es Talent hat, ermutige es. Gib ihm Freiheit, wenn es sie sucht. Halte dich daran gleich, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Jedes Talent, jedes Genie muss gleich behandelt werden und sein Geschlecht darf nicht von Belang sein. Zum Abschluss unseres Konzertes erklingt nun der 3. Satz aus dem Klavierquartett in D-Moll, Opus 25, welches die Komponistin mit gerade mal 23 Jahren komponiert hat. Thank you. Das heißt Cartoon. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Und jetzt das Comic zum Hören. Ferien im Hasental, ein Comic von Anke Kuhl, gelesen von Flora im Kommunikationsmuseum. An einem Herbsttag 1983, Ferien im Hasental. Eine Geschichte von Anke Kuhl. Du, Herr Altenmüller, da ist so ein ganz winziges Ferkel im Schweinestall. Das sieht ganz schwach aus und seine Geschwister lassen es gar nichts trinken. Ja, das gibt's immer mal wieder. Wird nicht durchkommen, der Ferkelsche. Außer vielleicht, ihr könnt versuchen, es mit der Flasche aufzupäppeln. Kommt sie mal mit. Jetzt schaut gut zu. Viermal am Tag müsst ihr schon zu füttern. Hä? Was macht ihr? Wir dürfen dem Mini-Ferkelchen die Flasche geben. Echt? Wie toll! Wir kommen gleich nach. So, Ferkelchen, jetzt gibt's was zu futtern. Komm her, du armes kleines Ding. Halt du es gut fest. Ich geb ihm was. Na komm, kleines Wutzi. Es trinkt! Na, wo ist das kleine Schweinchen? Oh, ist das Mini? Es braucht einen Namen. Es soll Wursti heißen. Ja, unser Wursti. Ach, ich liebe Schweine. Also, ich hab riesigen Hunger. Gibt bestimmt drüben schon Abendbrot. Bis morgen, süßer kleiner Wursti. Wir müssen das Wursti unbedingt retten. Und dann will ich es mit nach Hause nehmen. Zum Abendessen gab es Deftiges. So, hier kommt die Wurstsuppen. Lecker. Ach, ich liebe Wurst. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Solarium. Oder am Radar. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Oder im Aquarium. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Und alles, was ist, dauert 3 Sekunden. Eine Sekunde für vorher, eine für nachher, eine für mittendrin. Für da, wo der Gletscher kalbt. Wo die Sekunden ins blaue Meer fliegen. nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich. Oder im Solarium. Oder bin ich am Radar. Du bist zu klein für diese Welt, doch jeden Wunsch erfüllt sie dir. Sie schenkt dir alles außer Geld, die Zeit gibt alles dir und mir. Genieß den Tag und sing und lach und lass das Morgen morgen sein. Genieß den Tag und sing und lach und lass das Morgen morgen sein. Du bist zu klein für diese Welt, doch jeden Wunsch erfüllt sie dir. Sie ist die Mutter, die dich hält, wie alle deine Ahnen hier. Das Leben schenkt dir Sommerlust und ein Tag wird dein letzter sein. Genieß die Freude ohne Frust, dann wird sie jetzt schon ewig sein. Genieß den Tag und sing und lach und lass das Morgen morgen sein. Genieß den Tag und sing und lach und lass das Morgen morgen sein. Warum denn in die Zukunft schauen, wo heute doch dein Glückstag ist? Du kannst dem Glück heute ganz vertrauen, weil du der Zauberschlüssel bist. Genieß den Tag und sing und lach und lass das Morgen morgen sein. Genieß den Tag und sing und lach und lass das Morgen morgen sein. Klaus, die Maus, will raus aus dem Haus. Er will verreisen, endlich mal entgleisen. Klaus, die Maus, ist Erfinderin. Er sieht einfach nur Sinn da drin. Die Ferien gucken Serien und im Meer sind noch mehr Hering drin. Lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker. Checker, checker, checker, checker, checker. Mehr, mehr, mehr, mehr. Das Gespenst schwänzt und trägt hellblauen Bikini. Zu Hause puzzelt es am liebsten mit Zucchini. Das war Kinderradio auf dem Jagdklo. Hallo, sehen uns am 1. Oktober. Kinderradio. Live und nicht live aus dem See. Das Radio, R.84. Ja, Kinderradio aus dem Wedding in die Welt. Bis nach morgen. Das war's für heute. Wir hören uns wieder am 1. Oktober. Wir sind Jar bei Kashmir Radio. Es hat Spaß gemacht mit euch. Danke fürs Reinhören und bis demnächst. Und euch allen einen wunderbaren Start in die Schule.